Grüß Gott, Kinder. Sagt mal, wascht ihr euch eigentlich auch so ungern wie der Pumuckl? Um ganz ehrlich zu sein, lange habe ich überhaupt nicht gewusst, ob sich so ein Kobold wäscht. Aber seit diese Geschichte passiert ist, weiß ich's. Zunächst ging es allerdings gar nicht um die Sauberkeit von Pumuckl, sondern um die Sauberkeit von Meister Eders Küche. Er hat nämlich den Maler bestellt und die Küche weißeln lassen. Und als der Maler draußen war, hat die Frau Eichinger gründlich geputzt. Ihr wisst ja vielleicht, wie es bei so einem Unternehmen aussieht. Alle Möbel werden in den Gang gestellt, alles, was an den Wänden hängt, dazwischen gestapelt. Es sieht aus, als käme nie mehr wieder alles an seinen alten Platz. Ein unbehaglicher Zustand. Allerdings nur für den Meister Eder unbehaglich, nicht für den Pumuckl. Der fühlte sich ausgesprochen wohl in dem Durcheinander. Er turnte und hüpfte dazwischen herum und er hatte ausgesprochen etwas gegen die Putzfrau, die dabei war, wieder Ordnung zu schaffen. Und weißt du überhaupt, was sie jetzt oben tut? Sie schüttet Wasser über den Küchenboden. Jawohl, ganze Eimer voll. Und nicht nur Wasser, sondern auch Schaum. Ja, jawohl, muss ja. Aber wenn ich das tun würde, ja, schimpfen würdest du den armen Pumuckl. Ja, ja. Schimpfen. Aber hör einmal, das ist doch ein Unterschied. Frau Eichinger muss ja den Dreck ausputzen und das geht nicht ohne Wasser. Doch, das geht. Dreck geht auch mit einem Besen weg. Der Maler trägt nicht. Dann geht er auch nicht mit Wasser weg, ja, weil ich immer wieder einen reinwerfe. Da kann sie sich wundern, jawohl. Wie? Wo der Dreck nur immer wieder herkommt, siehst du niemand reinkommen, hab ihn an die Schuhe nicht dran. Du, ich sag dir, die Spaßzetteln lass gefälligst sein, verstanden? Pumuckl. Wenn sie Wasser ausschütten darf, darf ich wenigstens Schmutz ausschütten. Irgendwas muss ich ja auch dürfen. Na, das darfst nicht. Meinst du, die Zeug mit Tapper? Du musst mir ja gar nichts bezahlen dafür. Ja, dir. Ich mach das alles umsonst für ja, dich. Ja, du schon. Aber ich muss Frau Eichinger stundenweise zahlen. Und wenn die an dem Boden den ganzen Tag hinputzt, nur weil du immer wieder Dreck reintragst, dann kommt mir das da jetzt stehen. Verstehst du das nicht? Nein. Das Putzen kostet was, verstehst? Dann soll sie eben aufhören zu putzen. Ach, das kannst du nicht, solange ein Dreck da ist. Wetten, dass sie aufhören kann? Ich nehme ihr einfach den Putzlumpen weg in ein Versteck. Schluss mit dem Dreck. Das wird billig für dich und lustig für mich. Halt, das reicht sich. Da bleibst. Na, bitte mich nicht so festhalten. Ich will dir nur sparen helfen. Du lässt jetzt die Frau in aller Ruhe putzen, gell? In Ruhe putzen kostet ungeheuer viel Geld. Wenn jemand im Ruhen was putzt, dann dauert das ja viele, viele Stunden. Du weißt genau, wie ich das meine. Wenn ich sage in Ruhe, so meine ich ungestört. Mich darf man immer stören. Wenn ich Wasser auf den Boden schütten will, werde ich gestört. Ja. Wenn ich stören will, werde ich gestört. Aber wenn ich nicht stören will, werde ich gestört. Ich bin nämlich schon verstört. So gestört werde ich unerhört empört und gestört. Also jetzt geh hier raus. Aufgehört! Wenn schon, sogar beim Reden werde ich gestört. Und was darf ich denn eigentlich? Alles nichts darf ich nicht. Ja, wie tue ich mir leid. Ja, fui darfst. Nichts darf der arme Pumuckl tun, nichts. Oh, wäre ich doch kein Kobold geworden, sondern eine Putzfrau. Ja, du mirst die Lacher. Dann dürfte ich ungestört das Wasser ausschütten. Also, Pumuckl, geh, sei doch vernünftig. Gib acht, du darfst auch was tun. Was viel Pfundigeres als Putzlumpen wegräumen und Dreck auf den frisch geputzten Boden werfen. Wenn es aber nichts Pfundigeres gibt. Doch, Pumuckl, das gibt's. Also gib acht, was ich dir jetzt sag. Pass auf, wir haben doch die Schubladen alle rausgezogen, damit der Schrank leichter zum Schirm ist. Ja, das habe ich alles gesehen. Ja, und da steht jetzt doch ganz hinten im Gang, im Eck, oben drauf die Schubladen, wo ich allerweil so Sachen nicht tue, für die ich gerade keinen Platz finde. Nicht? Wie da sind Flaschenstopsel drin und Gummischnürl, Dosenöffner und Plastiktüten und lauter so Sachen. Eine schöne Schublade. Ja, und da darfst du drin rumrammen und umeinander werfen, wie es magst. Da sind grob für den Kobold pfundige Sachen dabei. Vielleicht sogar ein paar Schusser, die ich im Hof gefunden habe. Ja, die darfst du behalten. Ja, sag einmal, ist denn das nix? Oh, die schöne Schublade. Ja. An die habe ich mich gar nicht hingetraut. Nee. So viel schöne Sachen sind da drin. Oh, ja. Sogar ein Taschenspiegel ist drin und viel Sachen aus Silber und also noch so viel. Ich muss sagen, für das, dass du nicht hintraut hast, hast du es recht genau gesehen. Also, wenn du die Frau Eichinger nicht beim Putzen störst, dann darfst du alles haben, was in der Schublade drin ist. Und niemand stört dich dabei. Ja, und ich will auch niemand mehr stören. Das wird eine Ungestörtheit, sag ich dir. Huah! Für was so ein Gruschschubladen noch gut ist. Da wird's Zeit, dass ich dir mal aufräume, bei Gelegenheit. Es war wirklich eine schöne Ungestörtheit für alle Beteiligten. Der Meister Eder konnte arbeiten, die Putzfrau den Boden fertig putzen und der Pumuckl in der Schublade herumtoben. Aber das dauerte leider nicht allzu lange. Als nämlich die Frau Eichinger den Boden fertig geputzt hatte, ging sie in den Gang heraus und schaute ganz zufällig zu der Schublade hin. Da sah sie zwar keinen Pumuckl, denn der ist ja unsichtbar, aber umso sichtbarer war das wüste Durcheinander, das der Pumuckl bei seiner Spielerei angerichtet hatte. Ja, wie schaut's denn da aus? Ja, sowas von einem Durcheinander habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Diese Junggesellen, na, sag ich nein. Da wird Sach einfach irgendwo reingeschmissen und nie mehr aufgeräumt. Und was da ist drin ist, na, das gehört ja alles weggeschmissen. Alles. Au! Herrschaftszeiten, mit was haben wir mit ihm da jetzt gestochen? Also, die alten Flaschenstöpsel, die lasse ich gleich in Toni wandern. Die gingen dann bestimmt nicht ab. Rostige Sicherheitsnadeln, die kann ich ja gar nicht mehr brauchen. Und was ist denn das? Schnelllötpaste. Geh zu, die ist ja schon restlos vertrocknet, weg damit. Am liebsten würde ich ja alles wegschmeißen. Ein Dosenöffner, mei, ist der uralt. Gleich zwei solche alten Dinger. Und so viel Schnurresteln, die muss man ja erst ordentlich aufwickeln. Na, ich sag's allerweil, wenn keine Frau da ist, nachher der stickert Mannsbild in ihrer Schlamperei. Könnt ihr euch vorstellen, mit welchen Gefühlen der Pumuckl diese ungeheure Störung hingenommen hat? Er hat in seiner ersten Wut versucht, mit Reißnägeln auf die Hände der Frau Eichinger loszugehen, aber das hat sie gar nicht bemerkt. Als alles nichts nützen wollte, ist der Pumuckl richtig kochend vor Wut zum Meister Eder gesaust. Ich könnte ihr die Finger abbeißen, die Nase ausreißen, die Schublade an den Kopf schmeißen. Oh, ich könnte, oh, mich zerreißt es vor Zorn. Binde mir eine Schnur um den Bauch, sonst zerreißt es mich in 1062 und 17 okay, Stücke. Sie wirft alles weg, alles. Du musst sie sofort hinauswerfen, sonst wirft sie dich und mich und das ganze Haus auch noch weg. Ja, sie ist wie eine Hexe, jawohl. Sie ist schlimmer als 70 Hexen. Sie ist, meine schöne, schöne Schublade. Jetzt geh jetzt, da fangt ihr nur wieder, was ist denn passiert? Da rede ich und rede und klage und weine und du fragst, was ist denn passiert? Sie wirft alle schönen Schubladensachen weg. Die gehören alle mir. Auwe, ist schon beim Einräumen. Nein, beim Ausräumen. Stopsel wirft sie weg, Toben wirft sie weg, Schnüre wirft sie weg, rostige Sicherheitsnadeln wirft sie weg. Alles Schöne wirft sie weg. Na ja, ich meine, da hat's nicht so ganz Unrecht. Das gehört schon lang weggeschmissen. Aber du hast gesagt, ich darf dort ungestört sein. Aber du warst doch jetzt eine ganze Zeit ungestört. Jetzt suchst du halt eine andere Beschäftigung. Du schaukeln oder mach ein Gedicht. Gedicht? Hast du schon mal ein Gedicht gemacht, wenn du vor Zorn am liebsten jemand den Finger abgebissen hättest? Ich nicht. Nein, aber... Herr Eder. Ja, was ist? Da, Herr Eder, schauen Sie her. Ja. Was da alles für ein Mist in der einer Schublade war. Geld ist der, wie du wegschmeißen. Lassen Sie mir einmal schauen. Ach, so, das vergammelte Zeug brauchst du. Naja, das... Die Stopsel und die rostigen Nadeln und die alte Du mit dem vertrockneten Zeug. Ah ja, wir lassen es. Naja, ein paar Stopsel lassen Sie mir noch und es ist wirklich zu nichts mehr zu brauchen. Jetzt zu, lassen Sie einer doch das nicht leid, da weg damit. Ja. Sie haben alleweil noch genug geruscht. Sie schauen sich ja nicht mehr durch in der Schublade. Ich habe das, was noch zu brauchen ist, schon drin gelassen und schön übersichtlich reingeordnet. Sie werden staunen, wie schön jetzt wieder alles am Platz geworden ist. Ja, ist schon gut, Frau Eichinger. Also, Dankeschön, gell? Ja. Also, ich trage es dann gleich raus in Taschen, Toni. Ja, das tun Sie. Ist schon gut, Frau Eichinger. Dankeschön, Frau Eichinger. Werfen Sie nur alles weg, Frau Eichinger. Sie werden staunen, wie schön jetzt wieder Platz geworden ist. Jawohl, staunen werden Sie. Staunen, staunen, staunen, Frau Eichinger! Pumuckl, gleich kommst du wieder her. Pumuckl, geh weiter. Haben Sie mir gerufen, Herr Eder? Nein, ich hab ja bloß... Ja, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Die Schublon, die schön eingeräumte Schublon, die ist runtergefallen. Ja, wie hat jetzt das passieren können? Ja, sowas. Ja, sowas. Hat er's also geschafft. Hoffentlich ist er jetzt zufrieden. Nein, damit war der Pumuckl noch keineswegs zufrieden. Das war erst der Anfang. Während die gute Frau Eichinger den über den ganzen Boden verstreuten Schubladeninhalt zusammensammelte und dann die Schublade wieder einräumte, fuhrwerkte der Kobold in der frisch geputzten Küche herum. Na, warte, ich kann auch stören. Ja, was werde ich denn gleich? Da ist es ja so sauber, dass man gar keinen Schmutz mehr findet. Ich will aber Schmutz machen. Jawohl, halt. Ich weiß was Besseres als Schmutz. Wasser. Viel Wasser. Darf sie Wasser auf den Boden schütten, dann darf ich das auch. Jawohl. So. Und jetzt ein bisschen gespritzt. Oh, wie schön. Und jetzt, wenn ich jetzt nur noch ein bisschen Schmutz hätte, das wäre prima. Oh, halt der Ofen. In dem Ofen ist sicher Ruß. Ruß, ein Genuss. Dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Ruß ist überhaupt das Schönste, was es gibt. Ruß wird von Kobold sehr geliebt. Ruß ist das Schönste, was es gibt. Und wie leicht die Ofentür aufgeht. Das ist prächtig. Wie viel schöner Ruß und wie viel schöne Asche da noch drin sind. So, alles rausholen. Hinaus damit. Hinaus. So. Ja, dann läuft ja das Wasser. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, sowas. Also, dass ich das Wasser hab laufen lassen, das ist mir jetzt auch noch nie. Ja, da rührst sie aus dem Ofen raus. Ganze Batzen. Da hat sie das Ofentierl aufgedrückt. Ja, wie sieht's denn da aus? Meine ganze Arbeit ist hier, Katz. Meine ganze Arbeit. Herr Ida. Da muss der Kamin hier auf dem Dach sein. Der hat den ganzen Ruß zu uns reingedrückt. Geh, ging uns doch an Speichern auf und sagen, sie soll aufhören. Das ist so eine Unverschämtheit. Kein Wort zu sagen, wenn's gern. Und nachher haben wir die Bescherung da. Ich darf das Putzen gerade noch einmal von vorne anfangen. Aber wie sind eigentlich meine Putzlumpen? Aber wo habe ich denn jetzt den wieder hin? Ja, Herrschaftszeiten, den habe ich doch nicht verschluckt. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, der muss doch wo sein. Ja, da heraus ist er auch nicht. Tun und verliert doch nichts. Der muss doch wo sein. Also was ich da jetzt Zeit vertue. Gerade wie verhext ist halt. Haben Sie mir gerufen, Frau Eichinger? Ja. Da schauen Sie die Bescherung an. Ja. Da bestimmt der Kaminkehrer kehrt und allen Ruß zu uns reindruckt. Oh mei. Habe mir da sowas denkt. Warum? Haben Sie gewusst, dass der Kaminkehrer da ist? Warum haben Sie ihm da nichts gesagt? Oder mir? Nachher hätte ich natürlich zuerst den Ofen ausgeleert. Naja, das wäre natürlich auch richtiger gewesen, wenn der ausgeleert worden wäre, bevor Sie da herin putzen. Naja, das war schon blöd von mir. Aber wenn ich jetzt bloß meinen Putzlumpen finden darf, also wo der wieder hieß. Den hat er wahrscheinlich ins hinterste Eck unterm Herd. Wer? Wer schon? Ein Kobold. Ja, ich weiß nicht, aber heute geht mir schon alles schief. Alles. Ah. Ja, der Putzlumpen, der ist ja wirklich unterm Herd. Im hintersten Eck. Also wie er da hingekommen ist. Haben wir schon gedacht. Ja, es ist ein rechter Kreuz. Also, das tut mir jetzt leid, Herr Ida. Naja. Aber Sie dürfen mir eine Stunde Arbeitszeit abziehen. Weil ich mich gar so deppert angestellt habe. Nein. Solche Sachen können in meinem Haus an jedem passieren. Nein. Mir ist sowas noch nie passiert. Noch nie. Ah, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, bei mir ist das was anderes. Ich habe einen Kobold, der alles verräumt. Nein, Herr Ida. Das ist ja so nett, dass Sie noch einen solchen Humor haben. Ja. Wenn die gute Frau geahnt hätte, wie fern dem Meister Eder in diesem Augenblick aller Humor war. Er war richtig wütend auf den Pumuckl. Der sollte nur wieder in die Werkstatt kommen. Diesmal würde er ihn für den Rest des Tages bestimmt in eine Schublade sperren. Der Pumuckl aber war, ganz im Gegensatz zu Meister Eder, jetzt wieder in bester Stimmung. Das hatte ja alles wunderbar geklappt. Diese Rache war süß gewesen wie Honigwasser. Jetzt konnte er ein Gedicht machen, wie es der Meister Eder vorhin vorgeschlagen hatte. Während der Schreiner Bretter zusägte, hüpfte der Pumuckl in der Werkstatt auf seine Schaukel, wippte vergnügt hin und her und dichtete. Ach, wie ist das Putzen putzig, wenn die Frau völlig putzig sieht, dass statt der Sauberkeit, Sauberkeit, Ruß auf ihren Boden schneit, Boden schneit. Ach, wie ist das Putzen herrlich, wenn das Wasser gar nicht spärlich auf den Boden rinnt und leckt und der Lumpen ist versteckt. Das ist ein schönes Gedicht, das ist eines meiner allerschönsten Gedichte, ein wundervolles Gedicht, jawohl. Hallo, ich habe ein wundervolles Gedicht gemacht. Hörst du? Hallo? Ah, da bist du ja wieder. Du kommst mir ja grad recht. Hör mal zu. Ach, wie ist das Putzen putzig, wenn die Putzfrau völlig jetzt stutzig... Jetzt sag einmal, was hab ich zu dir gesagt? Du hast gesagt, ich soll mich mit Dichten beschäftigen, ja. Hast du gesagt. Und ich habe eben mein schönstes Gedicht... Was machst du denn für ein Gesicht zu dem Gedicht? Ja, sag einmal. So ein Gedicht, das macht man nicht. Wie schaukst denn du überhaupt aus? Wie ein Dichter, mit Gedicht, nicht wahr? Nein, wie ein Kaminkehrer. Wieso? Nicht nur, dass du einen solchen Trick gemacht hast, dass ich dich für den ganzen Tag in Schubladen sperren muss, sondern selber siehst du auch nur so aus. Ja, mei, die bringe ich ja gar nicht mehr sauber, so schaukst du aus. Mach dir keine Sorgen, das bisschen Ruß stört mich gar nicht. Aber mich, verstanden? Du schau her, wo's hinlangst, wird alles schwarz. Oh, wirklich? Oh ja, wirklich? Das ist ja furchtbar. Oh, das ist aber lustig. Schau mal hier, meine Hand an der Wand, allerhand. Ja, hörst du nicht gleich auf? Ja, die wirf ich aber jetzt bis in eine Seifenlauge. Nein, nicht, auslassen, auslassen. Ich will in keine Seifenlauge, nein. Du bist im Stand und magst mit der hier unten auch noch alles verrührt. Mir langt's, was du oben angestellt hast, verstanden? Oh, lass mich los, lass mich los. Nein, keine Angst. Ins Bad können wir nicht. Das darf der Frau Eichinger auffallen. Aber ich hole jetzt ein warmes Wasser runter und nachher wird es gewaschen. Aber gründlich. Nein! Kobolde darf man nicht waschen. Noch nie ist ein Klabauter Nachfahre gewaschen worden. Ja, Wasser ist nur dazu da, dass man mit dem Schiff darauf schwimmt. Wasser ist nicht zum Waschen da. Nein, hast du eine Ahnung? Warum? Ich will aber nicht. Jetzt führ dich nicht so auf. Da, schau in den Spiegel, wie du ausschaust. Da brauchst du nur lachen, ja? Wie ein Kohlenrammer. Ja, ich kann da nicht lachen. Wie ich ausschaue. Ja. Schön sehe ich aus. Interessant. Ja. Oh, wie sich der Pumuckl gefällt. So will ich immer ausschauen. Was? Nase schwarz und Stirne schwarz und Haare schwarz. Na. Also schwarze Haare stehen mir ganz besonders gut. Na, bist aber die längste Zeit bei mir gewesen, das sage ich dir. Nur die Zunge ist noch rot. Ist eigentlich schade. Also da muss ich die Zunge auch noch schwarz machen. Also was, Pumuckl? Also ehrlich, du bist lange nicht so schön wie ich. Du solltest deine Nase auch ein bisschen schwarz machen und deine grauen Haare. Wären schwarz auch viel, viel schöner. Und dann müsstest du dir vielleicht Das nützt dir alles nichts. Ein schwarzes Du wärst jetzt gewaschen. Nein. Mei, sogar ich wäre schon ganz schwarz an die Hände von dem Angelangen von dir. Oh, und wie dir das gut steht. Ja, aber nicht mehr lang. Da sitzt jetzt ein Reh in die Schublade, da komm her. Und damit du mir nicht davonrennst, bis ich das warme Wasser hol. Nein, nicht da herin. Das wird zu dunkel. Ja, macht nichts, das dauert nicht lang. Nur bis ich das Wasser geholt habe. Ich will nicht, ich mag nicht, ich will nicht. Das ist mir wurscht. Jetzt wärst endlich mal richtig geschrubbt. Das ist eh schon lang fällig. Lass mich raus, nicht schrubben. Lass mich raus, ich will nicht gewaschen werden. Tja, daran hat der Pumuckl natürlich nicht gedacht, dass er selber schwarz wird im Ofenrohr, wenn er Ruß herumwirft. Und dass er dann auch noch geschrubbt werden sollte, wie der Boden, das war wirklich zu viel. Wenn er nur gekonnt hätte, wäre er bestimmt ausgerissen. So blieb ihm nichts übrig, als vor sich hinzuwimmern. Oh, meine ganze Haut geht beim Schrubben kaputt. Ich bin doch nicht aus Holz. Oh, ich bin aus Haut. Oh! Ich will nicht gewaschen werden. Da sterben Kobolde dran. Bestimmt. Ich bin schon ganz tot. Mausetot. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich stelle mich einfach mausetot. Da tue ich dem Meister Eder leid. Und so, da hätten wir jetzt eine Waschschüssel voll warmes Wasser. So, jetzt komm her, Pumuckl. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt ist der eingeschlafen. Na ja, Nachher soll er schlafen. Waschen kann ich nachher auch noch. Machen wir halt die Schubladen wieder zu. Nein, nein, ich bin doch tot. Tue ich dir denn gar nicht leid? Nein. Mein, so Gott, Schubladen ist ihnen ganz schwarz von dir. Die darf ich jetzt auch gleich waschen. Jetzt kommen wir mal her, Pumuckl. Nein, nein, nein, nicht schrubbeln, da geht meine Haut kaputt. Oh, doch, die ist doch sowieso schon so ganz dünn. Ah, die geht nicht kaputt. Doch, wenn doch, mal ein bisschen Seifen hinkommt. Hm, wie mache ich denn das gleich? Bist ja so klar, dass man gar nicht recht. Na, ganz einfach. Ich setze dich gleich ganz wie es bist in die Waschschüssel rein. Nein, nein, nein, mich nicht ins Wasser setzen, nein, ich ertrink gar. Abo, jetzt erführt dich nicht so auf. Weiter, nur nicht damit. So, jetzt sag doch, ich muss mich aufhören, ich sterbe. Ja, von mir aus. Halt's jetzt nicht gleich ruhig. Schau, wie die Seife gut riecht. Da seifen wir die jetzt ein. Da kann ich schauen, solange ich will, die Seife stinkt. Weg, weg, weg. Oh je, was da für eine Brühe weggeht. Ja, sowas. Mach Daumen zu, sonst kriegst du die Seife rein und das brennt. Ich brenne. Hilfe, ich brenne. Das ist ja doch nicht wahr. Ich bin ja doch gar nicht ans Gesicht hinkommen. Nein, und der Hals sieht aus. Lass du meinen Hals, das aus. Das kitzelt. Nicht, das kitzelt doch so. Geh weiter, zieh doch nicht den Kopf so ein. Ich komm ja nicht hin. Du sollst ja auch gar nicht hinkommen. Hoppla. Ja, sowas. Jetzt wär's mal beinahe auskommen. Das Gesicht, das kommt von deiner Zappelei. Ich will nie mehr schmutzig werden. Ja. Hör doch auf. Ja, ich hoffe. Nein, ich kann jetzt nicht aufhören, jetzt halt ich ganz still. Jetzt waschen wir die Haare. Nein, doch. Wir gehen alle Haare aus, wenn man sie wäscht. Alle. Jetzt mach mich nicht grantig. Der Trick muss runter. Arm zu machen, so. Die gehen nicht zu, die bleiben offen. Mund zu, sonst kriegst du die ganze Seife rein. Wenn ich sie doch schon drin habe, die ganze Seife. Jetzt sei stark jetzt. So, und jetzt geht mir nur ein frisches Wasser drüber, ein klares Wasser, so. So, jetzt haben wir es ja schon, Pumuckl, geh weiter, haben wir es schon. Na ja, jetzt siehst du wenigstens wieder aus wie ein Mensch. Schau dich an, siehst du. Das kann ich doch gar nicht. Ich sehe bestimmt nicht mal mehr wie ein Pumuckl aus, sondern wie eine Katze, die man aus einem Bach zieht. Ach wo? So, und jetzt geh her, so, jetzt werden wir die einwickeln in der Hand durch, damit du trocken wirst und dass du nicht erkältst, so. Richtig einmummeln, so, gehen wir her, so. Ich bin schon erkältet, erstickt, ertrunken, erwaschen. Start. Frau Eichinger kommt Treppen runter. So, Herr Eder. Jetzt war aber alles wieder in Ordnung. Ist recht. Jetzt braucht es nur noch Möbel reinrücken. Mhm. Ja, wir schauen den Sie aus. Wieso? Ja, Sie sind ja ganz voller Seifen gespritzt. Ich hab mir bloß die Hände gewaschen. Ja, warum sind Sie denn da nicht drauf ins Bad? Ich wollte keinen Regen auftragen, wissen Sie. Ich mach das öfters so. Ja, das ist ja eine ganz russige Brühe. Hat's zu dem Ofen da herunten auch einen Ruß rausgedrückt? Ja, freilich. Warten Sie, das Handtuch hing Ihnen rauf. Das ist ja ganz... Nicht. Lassen Sie das Handtuch liegen. Ja, warum? Das trocknet ja nie so zusammengerollt, wie es da auf dem Stuhl liegt. Ah, das muss ja so da liegen, weil ich hab was eingewickelt. Ja, und das muss feucht bleiben. Was bin ich Ihnen denn schuldig? Na ja, sagen wir, 5 Stunden. Was drüber ist, das geht auf mein Konto. Nix da. Da kann ich Sie Ihnen gerade 4-6 Stunden recht machen. Da passen Sie auf, da schauen Sie her. Ja. So. Also, du. Ich sag Dankeschön, Herr Eder. Ja, bitteschön. Und wenn Sie mich wieder einmal brauchen, nachher komme ich schon. Ja, ich danke Ihnen, Frau Eichinger, vielen Dank. Bitteschön, Herr Eder, Wiedersehen. Wiederschauen, Frau Eichinger. Ah, das war nun mal gut gegangen. So, Pumuckl, jetzt schiebt mir das Wasser weg und alles ist gut. Bist jetzt nicht auch froh, dass du wieder sauber bist? He? Nein. Aber ich, also da geh her, komm raus aus dem Handtuch. So, jetzt lass dich anschauen. Nein! Warte mal, pass auf. Ich halte dir den Spiegel hin. Na, siehst du selber. Wie schön, dass du bist, ohne Dreck. Bleich bin ich, bleich wie der Mond. Direkt schön bist, direkt lieb. Wenn das schön und lieb ist, dann bist du jetzt hässlich und nicht lieb. So? Ja, und warum? Ganz einfach darum, wenn sauber schön ist und lieb, ja? Dann ist rußig hässlich und nicht lieb. Und du bist rußig. Was, ich? Auf der Nase. Was, auf der Nase? Jawohl, schau nur in den Spiegel. Ja, Pfeilgrad. Ja, sowas. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass ich dich wasche. Was? Du mich? Jawohl, führ dich nicht so auf. Ja. Mach mich nicht krantig. Ja, der Dreck muss runter. Auge zu. Ah, Augen zu. Schrei nicht so. Ja, recht hast du. Ah. Da, pass auf, nimm den Zipfel vom Handtuch und wasch mir meine Nasen ab. Nein, nein, du musst dich in eine Waschschüssel voller Wasser hineinsetzen. Ja, und dann, Freilich, und schrei nicht so. Da darf ich mir wenig hart, Pumuckl, aber schau, da mache ich das Handtuch nass und da ist Seifen und pass auf. Halt, ich mach das. Also na gut. Mund zu, Auge zu. Ja. So, und jetzt gerappelt und geschrappelt. Au, meine Nasen. Und poliert und gerieben, da geblieben. Du reibst mir das Nasen ab. Das Kinn ist auch noch. Was, und der Hals, jawohl, also der Hals, der muss jetzt auch noch gekitzelt werden. Geh heut, mir liegt das Wasser in den Kragen. Alles so wie im Himmel drin. Also jetzt langt schon. Ich finde zwar nicht, dass es jetzt langt, aber schau dich jetzt mal in dem Spiegel an. Bitte, schau nur, bitteschön. Ja. Also grad schön bin ich. Jetzt schauen wir uns alle zwei im Spiegel, wo machst. Oh, grad schön sind wir. Was jeder Mensch bestätigt hätte, wenn es nur ein Mensch hätte sehen können. Schade, dass der blitzsaubere Pumuckl für uns alle unsichtbar ist. Aber ob man Sauberkeit sieht oder nicht, wichtig ist, dass sie vorhanden ist. Das meint ihr doch auch. Oder vielleicht nicht. Ja, und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.